Laut Meldung von Scotland Yard wurde das Verbrechen im Hause Nummer 24 der Culver Street, Paddington, begangen. Die Ermordete war eine gewisse Maureen Lyon. Im Zusammenhang mit diesem Mord fand die Polizei nach einem Mann, der in der Nähe gesehen wurde. Er trägt einen dunklen Mantel, hellen Schal und eine Sportmütze. Achtung, Achtung! Wir wiederholten eine Meldung von Scotland Yard. Warnung an alle Fahrer. Glatteis auf den Straßen. Die schweren Schneefälle werden allem Anschein nach weiter andauern. Frostgefahr im ganzen Land, Molly. Besonders an der Nord- ja, Jack, ich komme. Die nächsten Meldungen. So, Schluss mit den üblen Meldungen. Molly, wo bist du denn? Ich arbeite mich kaputt, du Faultier. Ach, du bist ja ein Schatz, komm schnell an den Kuss. So ganz kalte Hände. Ich bin vor kurzem erst hereingekommen. Was machst du denn bei dem Sauwetter? Ich musste in den Ort hinunter, weil ich was vergessen hatte. Hast du das Netzgitter für die Hühner besorgt? Ja, ich habe nirgends das Richtige bekommen. Oh, verflucht, ich bin halb erfroren. Der Wagen hat geschleudert wie noch nie und es schneit immer dichter. Na, ich hoffe, es ist von den Gästen noch niemand gekommen. Gott sei Dank nein, Jack. Mrs. Barlow ist heute recht früh verschwunden. Höchstwahrscheinlich wegen dem Wetter. Ach, immer derselbe Krampf mit diesen Bedienerinnen. Zuletzt musst du doch alles selber machen. Und du? Ja, ich auch. Das ist eben unsere Geschäftsgrundlage. Ach, Jack, glaubst du, dass alles klappen wird? Ah, jetzt kriegst du es doch ein bisschen mit der Angst zu tun. Hm? Wir hätten dieses Haus doch lieber verkaufen sollen, wie du es von deiner Tante gekriegt hast, als diese verrückte Idee mit der Pension zu haben. Sind die Zimmer bereit? Ah, Mrs. Boyle kriegt das Zimmer mit dem Himmelbett, Captain Metcalf das blaue Zimmer, Mrs. Caswell das Ostzimmer und Mr. Wren das Eichenzimmer. Ach, Molly, sollten wir nicht lieber doch höhere Preise verlangen? Ach, ich weiß wir nicht. Wir sind doch ziemlich ungeschickte Anfänger im Hotelgewerbe. Pass auf, Jack. Wenn Sie nicht zahlen, behalten wir einfach das Gepäck. Das ist gar kein Problem. Und wenn Sie in Ihrem Koffer nichts anderes haben als Ziegelsteine, hübsch sauber, in Zeitungspapier eingepackt, was dann? Ach, Sie haben doch alle von guten Adressen ausgeschrieben. Oh, das ist genau das, was Dienstmädchen mit ihren Zeugnissen machen. Vielleicht sind es Verbrecher, die sich vor der Polizei verstecken. Mir ist es ganz egal, wer und was Sie sind, solange Sie uns 7 Guineas die Woche zahlen. Och, Molly, du bist eine wundervolle Geschäftsfrau. So, ich gehe jetzt die Heizung auffüllen. Ach, Jack, du hast schon wieder deinen Mantel hier mitten in der Hall liegen lassen. Bitte hänge mir in der Garderobe auf. Also heute räume ich deine Sachen zum letzten Mal weg. Laut Meldung von Scotland Yard wurde das Verbrechen im Hause Nummer 24 der Culver Street, Paddington, begangen. Die Ermordete war eine gewisse Maureen Lyon. Wir wiederholen den Namen. Maureen Lyon. Mantel, Schal und Mütze. Im Zusammenhang mit diesem Mord fand die Polizei nach einem Mann, der in der Nähe gesehen wurde. Er trägt einen dunklen Mantel, hellen Schal und eine Sportmütze. Genau wie Jack. Achtung, Achtung. Bei diesem Wetter. Wir wiederholten eine Meldung von Scotland Yard. Und nun eine Warnung an alle Fahrer. Glatteis auf den Straßen. Die schweren Schneefälle werden alle Anschein nach weiter andauern. Wenn nur alles gut geht, bin ich gespannt, wer der Erste sein. Bitte? Ist das die Pension Monksville Manor? Ja, bitte kommen Sie nur herein. Vielen herzlichen Dank. Dieses Wetter ist ja einfach scheußlich. Mein Taxi hat das Rennen unten am Zaun aufgegeben. Glauben Sie, der Mann hat auch nur den leisesten Versuch gemacht, weiterzufahren? Absolut kein Sportgeist. Darf ich Sie hereinbitten? Sind Sie die Besitzerin der Pension Monksville Manor? Ja. Mrs. Ralston? Gewiss. Sehr angenehm. Ich heiße Christopher Wren. Herzlich willkommen, Mr. Wren. Ich finde es reizend bei Ihnen. Himmlisch gemütlich. Das hier ist die Hall. Ja. Und diese Türen? Hier rechts die Türen zum Salon und die zur Bibliothek, die zugleich Schreibzimmer ist. Die Treppe hier führt hinauf zu den Schlafräumen. Und das Esszimmer? Das liegt gegenüber der Eingangstür. Da müssen Sie über den Flur. Daneben ist die Küche. Wissen Sie, ich interessiere mich eben bei... Ach, das ist mein Mann. Sehr erfreut. Ich werde Ihren Koffer hinauftragen. Eichenzimmer, nicht wahr, Molly? Ja. Ich hoffe, dass es dort ein Himmelbett gibt, mit klein geblümten Vorhängen. Es gibt kein Himmelbett, mein Herr. Ich habe das Gefühl, dass ich Ihrem Mann nicht ganz sympathisch bin. Oh. Wie lange sind Sie eigentlich schon verheiratet? Wir haben gerade vor einem Jahr geheiratet. Lieben Sie sich doch immer sehr? Wollen Sie jetzt hinaufgehen und Ihr Zimmer ansehen? Oh, jetzt sind Sie beleidigt. Aber ich weiß gerne alles über die Menschen. Menschen sind so entsetzlich interessant, weil man von keinem weiß, wie er wirklich ist oder was er sich wirklich denkt. Zum Beispiel, Sie wissen nicht, was ich mir jetzt denke, oder? Natürlich nicht. Die einzigen Menschen, die wirklich wissen, was sich die anderen denken, das sind die Künstler. Sind Sie vielleicht Künstler? Mhm. Maler? Nein, ich bin Architekt. Ach. Meine Eltern tauften mich Christopher, weil sie hofften, ich würde ein Architekt. Christopher Wren. Das war nämlich ein berühmter Architekt. Er hat zum Beispiel die Kirche von St. Paul gebaut. Darum macht jeder Mensch Witze, wenn er meinen Namen hört und lacht über St. Paul. Aber wer zuletzt lacht, lacht am besten. Mein Herr, Ihre Koffer sind oben. Es gefällt mir hier. Und Ihre Frau ist eine Schönheit. Bitte Sie. Bitte kommen Sie hinauf und sehen Sie sich das Zimmer an. Gerne. Fatzke mit seiner Künstlermähne und Künstlerkrawatte. Na ja, ich komme ja schon. Guten Tag. Ja, bitte. Ich nehme an, dass das Monkswell-Mähne ist. Ja, das ist Monkswell-Mähne. Ich bin Mrs. Boyle. Ah, sehr erfreut. Mein Name ist Jack Ralston. Ja. Kommen Sie doch herein, Mrs. Boyle. Ja, bitte. Bitte schön, hier geht's entlang. Ach, ist das ein entsetzliches Wetter. Das Wärmen Sie sich nur am Kamin. Furchtbar. Ist das Ihr ganzes Gepäck? Nein, es kümmert sich irgendjemand drum. Ein Captain namens Metcalf. Das Taxi hat es nicht riskiert, bis hier heraufzufahren, blieb einfach am Zaun unten stehen. Ach, wir haben nämlich zusammen den Wagen von der Bahnstation genommen. Sie haben scheinbar überhaupt keine Anstalten getroffen, um uns abzuholen. Entschuldigen Sie, aber wir wussten nicht, mit welchem Zug Sie kommen würden. Man hätte eben bei jedem Zug warten müssen. Darf ich Ihren Mantel abnehmen? Ja, bitte. Meine Frau wird sofort hier sein. So. Ich werde Captain Metcalf beim Gepäck helfen. Ja, und hätte wenigstens den Schnee vom Weg kehren können. Muss schon sagen, höchst frech und nachlässig. Entschuldigen Sie vielmals. Ah, Mrs. Ralston. Ja, ich... Sie sind sehr jung. Jung? So jung, um so ein Unternehmen zu leiten. Man muss doch schließlich einmal anfangen. Ein sehr altes Haus. Hoffentlich ist es nicht schon vermodert. Natürlich nicht. Bitte hier herein. Ja, danke. Molly, das ist Captain Metcalf. Das ist meine Frau. Freut mich. Kompletter Blitzer draußen. Einen Moment lang dachte ich, wir schaffen es nicht. Das ist außergewöhnlich. Wenn das so weitergeht, haben Sie morgen 5 bis 6 Fuß Schnee. Ich habe sowas noch nie gesehen. Na, ich trage das Gepäck hinauf. Ja. Molly, welches Zimmer sagtest du? Das blaue und das Rosenzimmer, ja? Nein, ich habe Mr. Wren ins Rosenzimmer gelegt. Nanu? Er hat Himmelbetten so gern. Also kommt Mrs. Boyle ins Eichenzimmer und Herr Metcalf ins blaue. Captain Metcalf? Bitte? Bitte hier hinauf. Danke. Haben Sie hier große Schwierigkeiten mit dem Personal? Wir haben eine sehr gute Bedienerin aus dem Ort. Ja. Und was für Hauspersonal? Kein Hauspersonal, nur wir. Ach, tatsächlich? Ich war der Meinung, dass es sich hier um ein tadellos funktionierendes Etablissement handelt. Ja, wir fangen eben erst an. Es kommt mir vor, als wäre Ihre Anzeige in der Zeitung ziemlich irreführend. Es tut allen Häschen im Walde so weh. Ich finde Kinderlieder himmlisch. Sie nicht? Immer so tragisch und düster. Darf ich Ihnen Mrs. Boyle, Mr. Wren vorstellen? Guten Abend. Guten Abend. Ist das nicht ein himmlisches Haus? Was? Junger Mann, ich bin in einem Alter, wo einem die Annehmlichkeiten eines Hauses wichtiger sind als sein Aussehen. Wenn Sie nicht zufrieden sind, Mrs. Boyle, besteht für Sie keine Verpflichtung zu bleiben. Ich kann um ein Taxi für Sie telefonieren. Die Straße ist noch nicht blockiert. Wir haben so viele Anmeldungen, dass wir froh wären, wenn wir über Ihr Zimmer verfügen könnten. Ich würde selbstverständlich nicht gehen, Mr. Ralston, bevor ich mich von allem überzeugt habe. Würden Sie die Freundlichkeit haben und mich in mein Zimmer führen, Mrs. Ralston? Die Treppe da hinauf? Bitte, Mrs. Boyle. Schatz, du bist großartig. Kommen Sie, Mrs. Boyle. Ja, bitte. Das ist doch bestimmt das schrecklichste Weib, das ich jemals gesehen habe. Ich mag sie einfach nicht. Herrgott, wäre das schön gewesen, wenn die in den Schneesturm hinausmarschiert wäre. Ach, du lieber Gott, noch einer. Guten Tag, bitte Sie wünschen. Guten Tag, ein schreckliches Wetter. Ja, bitte kommen Sie nur näher. Ich fürchte, mein Wagen ist in dem Schneegestöber versunken, eine halbe Meile von hier auf der Straße. Das ist erschreckend. Bitte kommen Sie mal rein in die Halle. Schön, darf ich Ihnen den Beutel abnehmen? Danke. Haben Sie noch mehr Gepäck im Wagen? Nein, ich bin gerne leicht beweglich. Ach, schön, dass Sie Feuer im Kamin haben. Darf ich Ihnen Mr. Wren vorstellen, Miss... Caswell. Ach ja, Miss Caswell. Sehr erfreut. Meine Frau wird sofort hier sein. Ich habe es nicht eilig, ich muss erst auftauen. Herrlich warm ist es hier. Sieht aus, als ob wir eingeschneit würden. Da in der Abendzeitung sind schwere Schneefälle vorausgesagt. Hoffentlich haben Sie genügend Vorräte. Oh ja. Und zu allerletzt können wir noch die Hühner essen. Bevor wir uns gegenseitig auffressen. Sonst was Neues in der Zeitung? Oh, die übliche politische Krise. Und natürlich der interessante Mord. Ein Mord? Oh, ich schwärme für Mord. Da, lesen Sie selber. Danke. Es soll ein Wahnsinniger sein, der den Mord begangen hat. Er wirkt eine Frau irgendwo in der Nähe von Paddington. Sexualpathologe, nehme ich an. Na, sagt das nicht alles? Die Polizei fahndet nach einem Mann, der in der Nähe der Culver Street zu dieser Zeit gesehen wurde. Mittelgroß, bekleidet mit einem dunklen Mantel, hellen Schal und Sportmütze. Die Meldung wurde tagsüber laufendem Radio durchgegeben. Die übliche Beschreibung. Passt auf jeden, nicht? Wenn es heißt, die Polizei fahnde nach jemand, bedeutet das, dass sie bereits hinter dem Mörder her sind? Schon möglich. Wer war denn diese Frau, die umgebracht wurde? Mrs. Lyon. Mrs. Maureen Lyon. Jung oder alt? Davon steht nichts drin. Es sieht nicht nach Raub aus. Guten Abend. Das ist Miss Caswell, Molly. Meine Frau. Freut mich. Das ist eine schreckliche Nacht. Möchten Sie in Ihr Zimmer gehen, Miss Caswell? Wenn Sie ein Bad wollen, das Wasser ist heiß. Erraten. Ich will. Bitte, die Treppe hinauf. Ich stelle den Koffer in Ihr Zimmer. Weg sind Sie. Jetzt kann ich mich einmal gründlich orientieren. Also das hier ist die Bibliothek. Und hier der große Salon. Und das große Fenster. Oh, Sie kommen, ich versteck mich. Wo nur? Rasch dort hinter dem Vorhang. Ich muss jetzt geschwind in die Küche. Ich denke, ich mache 2 Dosen Rindfleisch in Pfefferminzsoße auf und eine Dose Erbsen und dazu Kartoffelpüree. Und dann geröstete Feigen und Eierrahm. Glaubst du, ist das gut so, Jack? Naja, nur nicht sehr originell, Molly. Hallo! Mein Gott, bin ich erschrocken. Ich habe Sie gar nicht gesehen. Ich hatte mich versteckt. Darf ich Ihnen helfen? Ich finde Kochen himmlisch. Zeigen Sie mir die Küche und alles, was Sie haben. Ich habe garantiert einen prima Einfall. Eieromelett. Eieromelett. Also gut, kommen Sie. So ein Clown. Wo hat er denn die Zeitung? Aha, hier. Die Polizei fahndet nach einem Mann, der in der Nähe der Culver Street zu dieser Zeit gesehen wurde. Jake, ist er nicht 13? Also ich weiß nicht. Er hat sich eine Schürze umgebunden und sucht alles zusammen. Er sagt, ich soll erst in einer halben Stunde zurückkommen. Warum zum Kuckuck hast du ihm das beste Zimmer gegeben? Ich hab dir doch gesagt, er schwärmt so für Himmelbetten. Dieser Windbeutel. Jake. Du hast deinen Koffer nicht getragen, aber ich... Wieso? Hat er Ziegelsteine drin? Ich könnte schwören, dass gar nichts drin war. Federleicht. Sicher einer von der Sorte, die von der Zechprellerei leben. Ach, unmöglich. Er ist doch so sympathisch. Bei mir nicht. Du, aber diese Miss Caswell scheint mir ein bisschen eigenartig, nicht? Sein Mannweib. Falls sie überhaupt ein Weib ist. Nicht gerade angenehm, dass unsere Gäste entweder ekelhaft oder seltsam sind. Auf jeden Fall haben wir das Schlimmste hinter uns. Jetzt sind sie wenigstens alle da. Nanu? Wer kann denn das wieder sein? Wahrscheinlich der Mörder aus der Culver Street. Also Jack, ich bitte dich. Geh auf. Ja, ich gehe ja schon. Wie kann denn das wirklich sein? Guten Tag, bitte. Oh, scusi, signore. Ich bitte um Entschuldigung. Bitte, wo bin ich? Das ist hier Monkswell Manor, eine Pension. Oh, Pension. Ja, bitte kommen Sie noch weiter. Oh, che fortuna. Erfüllung meiner tiefsten Wünsche. Ja, immer hier geradeaus, bitte schön. Eine Pension und oh... Eine Hostessa veramente amabile. Ich habe meine Alfa Romeo draußen gelassen in eine Schneewehe. Da bin ich stecken geblieben. Ich hatte keine Ahnung, wo ich bin. Da nahm ich eine kleine Beutel, daumelte hinaus in den Schnee und plötzlich sehe ich einen Zaun. Das deutet auf menschliche Hause. Ich bin gerettet. Ich kann doch haben eine Kamera. Selbstverständlich. Ich fürchte, es ist nur ein bisschen klein. Ma fa niente. Macht nix. Wir haben heute gerade die Pension eröffnet. Deshalb sind wir noch ein bisschen unerfahren. Na, interessante. Ja, was machen wir mit Ihrem Gepäck? Ja, keine Sorge. Ich habe mir Machina gut verschlossen. Und was ich brauche, habe ich alles bei mir. Hier, omnia mea mecum porto. Wärmen Sie sich erst einmal. Ich bringe Ihr Zimmer in Ordnung. Haben Sie noch andere Gäste? Ja, eine Mrs. Boyle, ein Captain Metcalf und Miss Casewell. Und einen jungen Mann, Christopher Wren. Und jetzt noch Sie. Ja, ich. Der unerwartete Gast, der plötzlich kommt, von irgendwoher aus dem Schneetreiben, der große Unbekannte. Jetzt aber sind wir komplett. Morgen sind wir wahrscheinlich von aller Welt abgeschnitten. Das ist großartig. Übrigens, mein Name ist Paravicini. Arturo Paravicini. Sehr angenehm, Mrs. Ralston. Jack Ralston. Ah, piacere. Kommen Sie bitte mit mir, ich zeige Ihnen Ihr Zimmer. In einer halben Stunde ist das Dinner fertig. Jack, nimm die Tasche, bitte. Ja, gern. Mille grazie, cara signora. Signore e signora Ralston. Das ist also die Pensione Monkswell Manor. Pensione Monkswell Manor. Bene. Stimmt haargenau. Haargenau. Uhr. Und dieses Wetter draußen. Es war gestern schon vorauszusehen, dass wir heute völlig eingeschneit sind, Mrs. Boyle. Leider. Andernfalls wäre ich schon abgereist, Captain Metcalf. Ich finde es geradezu verbrecherisch, einen in eine Pension zu locken, die eben erst eröffnet wird. Na ja, schließlich muss alles irgendwann mal anfangen. Und das Frühstück war heute ausgezeichnet. Na. Tadelloser Kaffee, gebratene Eier. Außerdem nett serviert. Die kleine Frau macht alles selber. Dilettanten. Da gehört doch geschultes Personal her. Und das Mittagessen war ebenfalls ausgezeichnet. Corned Beef. Und für heute Abend hat uns Mrs. Ralston eine Pastete versprochen. Aufgrund der Annonce habe ich anderes erwartet. Ein erstklassiges Schreibzimmer. Überhaupt alles viel weitläufiger. Mit Bridgepartien und dergleichen Annehmlichkeiten. Die übliche Altjungfernbeschäftigung. Captain! Oh. Entschuldigen Sie. Na, ich werde hier nicht alt werden. Nein. Na, was ist denn? Oh nein, das werden Sie bestimmt nicht. Also, dieser Christopher Wren ist wirklich ein seltsamer junger Mann. Immer taucht er plötzlich wo unvermutet auf. Ist anscheinend da oben nicht ganz in Ordnung, wie? Hallo, Jack. Würdest du den Schnee von der Türe wegschaufeln? Ich komme, Molly. Ich werde Ihrem Gatten helfen. Gut, kommen Sie, Captain. Ganz gute Gymnastik. Ich muss mich ein bisschen bewegen. Unglaubliches Frauenzimmer. Meinen Sie mich? Ah, Miss Caswell. Nein, ich spreche von Mrs. Ralston. Rennt mit einer Teppichbürste durch die Hall. Gibt es denn hier keine Hintertreppen? Oh doch, eine reizende Hintertreppe. Na also. Sehr brauchbar, wenn Feuer ausbrechen sollte. Warum benutzte sie dann nicht? Da gehört eben ein geschultes Personal her. Das ist heute nicht so leicht zu bekommen. Die unteren Schichten scheinen nicht mehr zu wissen, was sie einem schuldig sind. Die guten alten unteren Schichten. Die haben endlich einmal einen Happen zwischen die Zähne bekommen. Ah, Sie scheinen ein Parteimitglied zu sein. Das kann man eigentlich nicht sagen. Ich interessiere mich an sich nicht für Politik. Ich lebe im Ausland. Bleiben Sie länger in England? Ich muss mich hier um gewisse Sachen kümmern. Wenn die erledigt sind, gehe ich zurück. Nach Frankreich? Nein. Italien? Nein. Es stört Sie doch nicht, wenn ich das Radio aufdrehe? Ja, aber ich... Hören Sie, ich will doch eigentlich einen Brief schreiben. Na, warten Sie nur, ich finde schon was. Ja, ah. Schreiben ist es aber nicht angenehm. London. Ah, das ist die richtige Musik. Nein, oh, schrecklich, diese Musik. Das finden Sie schön und ich will einen Brief schreiben. Oh, würden Sie das Radio bitte leiser drehen? Ich finde das Radio so schrecklich ablenkend. Wirklich? Also, wenn Sie nicht ausgerechnet das hören das wollen... Das ist meine Lieblingsmusik. Nebenan in der Bibliothek steht ein Schreibtisch. Aber hier ist es wärmer. Das Radio ist dazu da, dass man es hört. Das ist unerhört. Die hätte ich weggeekelt, diese verdammte alte Hexe. Hey, allerhand. Was ist los, Mr. Wren? Mrs. Boyle hat mich aus der Bibliothek vertrieben. Dieses Weib hat es auf mich abgesehen. Die veranstaltet regelrechte Fuchsjagden auf mich. Und wenn sie mich gestellt hat, dann glotzt sie mich an. Stellen Sie das Radio bitte ab. Gerne. Es hat seinen Dienst getan. Danke. Taktik, mein Lieber. Sie meinen die alte Jägerin? Ja. Sie hatte sich hier im besten Fauteuil breit gemacht. Jetzt sitze ich da. Sie haben sie hinausgeschmissen? Ja. Das finde ich himmlisch. Ich kann die Alte nämlich nicht riechen. Wir könnten ihr eine Menge Dinge antun, dass sie von hier verschwindet. Die? Hoffnungslos. Ich meine, wenn der Schnee schmilzt? Oh. Wenn der Schnee schmilzt, dann werden allerdings eine Menge Dinge passiert sein. Natürlich, das stimmt. Sehen Sie doch zum Fenster hinaus. Schnee ist so himmlisch, hm? Nein? Friedlich und rein. Er lässt einen alles Mögliche vergessen. Mich nicht. Das klingt sehr grimmig. Ich habe an was gedacht. An was? An einen Schlafraum, wo das Eis im Waschguck steht. Frostbeulen, wund und blutend. Eine dünne, zerlumpte Wolldecke. Ein Kind, zitternd vor Kälte und Angst. Sowas klingt viel zu schrecklich. Was soll das sein? Ein Roman? Sind Sie Schriftstellerin? Ich schreibe nicht. Die ist mir unheimlich. Falls mich Mrs. Ralston braucht, ich bin im Salon. Hallo, Mrs. Ralston. Ja? Telefon. Ja, danke, Miss. Ich komme schon. Ja, hier ist Monksville Manor, die Pension. Wer ist am Apparat? Was? Wir haben Apparat. Hier spricht Mrs. Ralston. Wer? Die Polizei. Die Polizei? Superintendent Hockben. Superintendent Hockben. Ist Sergeant Trotter schon gekommen? Nein, er ist nicht gekommen. Wir sind vollständig eingeschneit. Die Straßen sind nicht passierbar. Da kommt niemand durch. Ja, gut, aber bitte, hallo, hallo. Ach, weg ist der. Molly, weißt du, wo die zweite Schaufel ist? Du, Jack, die Polizei hat eben angerufen. Schwierigkeiten mit der Polizei? Was? Schnaps ausgeschenkt, ohne Bewilligung. Na, dann Prost. Jack, sie haben einen Inspektor geschickt oder einen Sergeant oder sowas. Was soll das überhaupt bedeuten? Sie haben es nicht gesagt. Nur, dass ich dir ausrichten soll, du sollst alles genau befolgen, was Sergeant Trotter sagt. Was zum Kuckuck können wir denn angestellt haben? Ach, das wird höchstwahrscheinlich mit der Pensionseröffnung zusammenhängen. Wir haben sicher vergessen, irgendeinen Fragebogen auszufüllen. Ach, Schatz, warum haben wir uns nur darauf eingelassen? Jetzt werden wir tagelang eingeschneit sein. Alle sind ekelhaft. Und unsere Konserven essen sie auch noch auf. Muss doch eine sehr ernste Sache sein, wenn die einen Sergeant bei dem Wetter hinausschicken. Ah, da sind sie ja, Mr. Ralston. Ist Ihnen bekannt, dass die Heizung in der Bibliothek eiskalt ist? Es tut mir leid, Mrs. Boyle, wir sind ein bisschen knapp mit dem Koks und... Ich zahle 7 Guineas pro Woche und ich wünsche nicht zu frieren. Ja, ich werde durchfeuern, Mrs. Boyle. Mrs. Ralston, Sie haben da einen recht ungewöhnlichen jungen Mann als Gast. Was wissen Sie überhaupt über ihn? Genauso viel, als ich über Sie weiß, Mrs. Boyle. Nämlich, dass Sie beide uns 7 Guineas in der Woche zahlen. Und was ist das für ein seltsamer Ausländer? Den haben Sie doch gar nicht erwartet, wie? Einen Reisenden abweisen, das ist ungesetzlich. Das sollten gerade Sie wissen. Was soll das heißen? Waren Sie nicht einmal Beamtin bei Gericht, Mrs. Boyle? Ich habe nichts gesagt, als dass dieser Mr. Parabuccini... Attenzione, Signora. Sie sprechen von das Teufel und hier ist er in persona. Ich habe Sie gar nicht kommen hören. Ich kam auf Sehenspitzen. Wenn ich nicht will, kann mich kein Mensch hören. Das amüsiert mich. Wirklich? Na, ich werde im Salon meinen Brief fertig schreiben. Hoffentlich ist es dort wärmer. Unsere reizende Hostessa ist fassungslos. Worum handelt es sich, Signora? Ach, alles ist heute so schwierig, wegen dem Schnee. Ja, Schnee macht alle Dinge schwierig. Manche macht er allerdings leicht, sehr leicht. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ja, es gibt eine Menge Sachen, die Sie nicht wissen. Zum Beispiel wissen Sie nicht sehr viel davon, wie man eine Pension führt. Sie sollten nicht so confidente, so vertrauensvoll sein. Es ist immer ratsam, ein bisschen etwas von den Leuten zu wissen, die unter Ihrem Dach schlafen, zum Beispiel ich. Ich habe behauptet, mein Wagen wäre in einer Schneewehe stecken geblieben. Was wissen Sie von mir? Überhaupt nichts. Ich könnte sein, eine Dieb, eine Räuber, gesucht von der Polizia, ein Matto, ein Wahnsinniger, vielleicht eine Mörder. Oh. Sehen Sie? Und über die anderen Gäste wissen Sie auch Achtung, nicht viel Achtung, mehr. Mrs. Boyle kommt. Im Salon ist es auch kalt. Ich werde meinen Brief doch hier schreiben. So, der Schnee ist weggeschaufelt. Danke, Captain Metcalf. Gestatten Sie, dass ich Ihnen der Feuer schüre, Signora Boyle. Ja, bitte. Mrs. Ralston, ich fürchte, die Leitungen vom unteren Toilettenraum sind eingefroren. Ach, ist das ein Tag. Erst die Polizei und dann noch die Leitungen. Die Polizei? Scusi, mir ist der Schürehaken heruntergefallen. Sagten Sie die Polizei? Ja, man hat angerufen. Sie haben einen Sergeant hergeschickt. Hallo, meine Herrschaften, was haben Sie denn alle? Ist etwas passiert? Ich höre, dass die Polizei hierher unterwegs ist. Warum? Ach so, das ist schon in Ordnung. Aber heute kommt niemand mehr. Der Schnee liegt 5 Fuß hoch und die Straßen sind gesperrt. Es hat geklopft. Am Fenster. Lass, Molly, ich öffne es schon. Was wünschen Sie, mein Herr? Sind Sie Mr. Ralston? Ja. Ich bin Detective Sergeant Trotter von der Berkshire Polizei. Kann ich meine Ski abschnallen und irgendwo unterbringen? Gehen Sie ums Haus zur Eingangstür. Ich komme dorthin. Vielen Dank. Ach, eisige Luft. Ich werde das Fenster schließen. Dafür zahlen wir Steuern, dass die Herrschaften Wintersport betreiben können. Warum haben Sie die Polizei kommen lassen, Signora Ralston? Hab ich doch gar nicht. Was ist das für ein Mann? Von wo kommt er? Er ist mit seinen Ski am Fenster vorbeigekommen. Ein Polizist, der Wintersport betreibt. Bitte treten Sie nur ein. Guten Tag. Guten Tag. Würden Sie bitte die Ski unter die Hintertreppe stellen? Ich führe Sie dorthin. Ich bitte darum. Entschuldigen Sie, Mrs. Ralston. Darf ich erst telefonieren? Natürlich, Captain. Er sieht gut aus, was? Dieser Polizist macht eine glänzende Figur. Ach, kein Gehirn. Das habe ich auf den ersten Blick gesehen. Hallo? Hallo? Donnerwetter! Mrs. Ralston, das Telefon ist defekt. Defekt? Ja, es rührt sich nichts. Vor einer halben Stunde hat es doch noch funktioniert. Vielleicht der Schnee auf den Leitungsdrähten. Jetzt sind wir also vollkommen abgeschnitten. Ist das nicht zum Schreien komisch? Ich kann das nicht sehr komisch finden. Für mich ist das ein kleiner Privatscherz. Psst, der Bluthund kommt zurück. Das ist Detective Sergeant Trotter. Guten Tag. Sergeant? Ausgeschlossen. Für einen Sergeant sind Sie viel zu jung. Ich bin älter, als ich aussehe, gnädige Frau. Können wir anfangen, Mrs. Ralston? Bitte schön. Mein Notizbuch. So. Darf ich mich an den Tisch setzen? Bitte. Danke. Mr. Trotter, sagen Sie es uns gleich. Was haben wir angestellt? Angestellt? Wohl nichts dieser Art, Mrs. Ralston, wie Sie wohl meinen. Es geht mehr um eine Sache von polizeilichem Schutz. Polizeischutz? Es hängt mit dem Tod von Mrs. Lyon zusammen. Ja, was haben wir damit zu tun? Mrs. Maureen Lyon aus der Culver Street Nummer 24 in London. Sie ist gestern ermordet worden, am 15. Vielleicht haben Sie darüber gelesen. Ja, ich habe sie im Radio gehört. Ist sie nicht erwürgt worden? Ganz recht, gnädige Frau. Mr. Jack Ralston. Bitte? Zuerst möchte ich einmal von Ihnen wissen, ob Sie diese Mrs. Lyon kannten. Nie von ihr gehört. Ich auch nicht. Sie haben sie vielleicht nicht unter diesem Namen gekannt. Lyon war nämlich nicht ihr richtiger Name. In Wirklichkeit hieß sie Maureen Stenning. Ihr Mann war Farmer, Jones Stenning, der auf der Longridge Farm saß, gar nicht weit von hier. Longridge Farm? Jawohl, der Longridge Farm-Fall. Waren dort nicht diese Kinder? 3 Kinder. Ach, Miss Casewell, darf ich vorstellen, das ist Sergeant Trotter. 3 Kinder. Stimmt, gnädige Frau. Die Corrigans. 2 Jungens und ein Mädel. Sie waren unterstützungspflichtige Waisen. Sie wurden von der Vormundschaftsbehörde bei den Stennings auf Longridge Farm untergebracht. Später starb eines der Kinder infolge verbrecherischer Vernachlässigung und konstant schlechter Behandlung. Der Fall hat seinerzeit viel Staub aufgewirbelt. Es war schrecklich. Die Pflegeeltern, die Stennings, wurden zu Gefängnisstrafen verurteilt. Der Mann starb in der Haft. Mrs. Stenning verbüßte ihre Strafe und wurde ordnungsgemäß entlassen. Gestern wurde sie erwürgt in der Culver Street aufgefunden. Man hat am Tatort ein Notizbuch gefunden und in dem standen 2 Adressen. Die eine war Culver Street 24 und die andere Monkswell Manor. Was? Ja, Mr. Ralston, Ihre Adresse. Und das ist der Grund, warum mich Superintendent Hockman hergeschickt hat. Ich soll herauskriegen, ob irgendein Zusammenhang besteht zwischen jemandem in diesem Haus und dem Longridge Farmfall. Aber da gibt es doch keinen. Das muss ein Zufall sein. Superintendent Hockman glaubt an keinen Zufall. Na ja, vielleicht. Er wäre selbst gekommen, aber bei diesem Wetter und weil ich Ski laufen kann, hat er mich geschickt. Mit dem strengsten Auftrag, alle Einzelheiten von jedem sofort telefonisch zu melden und alle Maßnahmen zu treffen, um ihre Sicherheit zu gewährleisten. Sicherheit? Er wird sich doch nicht einbilden, dass jemand von uns umgebracht wird. Ich möchte keine von den Damen erschrecken, trotzdem aber rundheraus gesagt, darum handelt es sich. Gottes aber Willen. Das ist doch verrückt. Sicher. Und gerade weil es so verrückt ist, ist es so gefährlich. Blödsinn. Ich muss sagen, das ist ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Ich finde es himmlisch. Haben Sie uns irgendetwas verschwiegen, Sergeant? Ja, Mrs. Ralston. Neben den beiden Adressen war in dem Notizbuch geschrieben, Sie kennen doch das Kinderlied, Fuchs, du hast die Gans gestohlen. Und auf der Leiche lag ein Papier, auf dem stand, das ist die erste. Und darunter waren drei Gänse gezeichnet, eine davon mit roter Tinte quer über den Hals. Und dazu diese Noten. Es waren drei Kinder. Und eins ist gestorben? Ja, das jüngste. Ein Junge von 11 Jahren. Und was ist mit den beiden anderen geschehen? Das Mädel ist von irgendjemand adoptiert worden. Wir konnten nicht herauskriegen, wo sie ist. Der ältere Junge muss jetzt ungefähr 22 sein. Er ist aus der Armee desertiert und man hat nichts mehr von ihm gehört. Der Armeearzt bezeichnet ihn als zweifellos schizophren. Und man glaubt, dass er Mrs. Stenning umgebracht hat? Ja. Und dieser verrückte Mörder soll ausgerechnet hierher kommen und versuchen, jemand umzubringen? Warum denn? Das ist genau das, was ich herausfinden muss. Mr. Ralston, Sie bleiben also dabei, dass Sie niemals mit dem Longridge-Farm-Fall in Zusammenhang standen? Niemals. Und dasselbe gilt für Sie, Mrs. Ralston? Ich? Nein. Ich meine, nein, kein Zusammenhang. Was ist mit den Dienstboten? Wir haben kein Personal. Oh Gott, haben Sie etwas dagegen, Sergeant Trotter, wenn ich in die Küche gehe? In Ordnung, Mrs. Ralston. Danke. Darf ich mir jetzt Ihren Namen notieren? Bitte. Das ist doch einfach lächerlich. Wir wohnen eben in dieser Pension. Wir sind gestern erst angekommen und haben nichts zu tun mit diesem Haus. Aber Sie hatten doch die Absicht, hierher zu kommen. Gewiss. Und Sie haben Ihre Zimmer bestellt. Natürlich, alle. Außer Mr. Arturo Paravicini. Ich bin mit der Macchina mia in Schnee geraten. Aha, ich verstehe. Es konnte Ihnen also jeder folgen, der wusste, dass Sie hierher kommen würden. Ah, sie. Wer von Ihnen ist es, der mit der Longridge Farm in Zusammenhang steht? Meine Herrschaften, einer von Ihnen ist in Gefahr, in Todesgefahr. Ich muss wissen, wer es ist. Also schön, ich werde jeden einzeln fragen. Sie bitte, Mr. Paravicini. Mr. Paravicini. Aber mein lieber Maresciallo, ich bin hierzulande ein Straniero, ein Fremder. Ich weiß nichts von die lokalen Ereignisse, von die Tempi passati. Danke, Mr. Paravicini. Mrs. Boyle. Mrs. Boyle. Ich sehe nicht ein, warum ausgerechnet ich etwas zu tun haben soll mit diesem, mit dieser peinlichen Angelegenheit. Ich halte es für eine Frechheit. Danke. Und Miss Leslie Caswell. Miss Leslie Caswell. Ich habe nie von Longridge Farm gehört. Und ich weiß nichts darüber. Und Sie, Mr. Captain Metcalf. Mr. Captain Metcalf. Ich habe in der Zeitung von der Geschichte gelesen. Damals. Ich war in Southampton stationiert. Keine persönliche Kenntnis. Danke. Und Sie, junger Mann, wie heißen Sie? Christopher Wren. Christopher Wren. Ich war damals noch ein Kind. Ich kann mich nicht einmal erinnern, etwas davon gehört zu haben. Und das ist alles, was Sie zu sagen haben? Schön. Wenn jemand von Ihnen umgebracht wird, haben Sie sich selbst zuzuschreiben. Das ist doch einfach unglaublich. Mr. Ralston, kann ich mich im Hause umsehen? Ja. Vielleicht beginnen wir oben. Bitte kommen Sie. Danke. Ist das nicht himmlisch melodramatisch? Es sieht doch blendend aus, was? Also ich bewundere die Polizei. So streng und hartgesotten und voll Spannung. Fuchs, du hast die ganz bestimmt. Bitte, Mr. Wren. Mögen Sie es nicht? Das ist das Mördermotiv. Was er wohl für einen Spaß daran findet? Melodramatischer Schund. Ich glaube nicht ein Wort davon. Warten Sie nur, Mrs. Boyle, bis ich hinter Ihnen auftauche und Sie meine Hände an Ihrer Kehle fühlen. Schluss! Genug, Mr. Wren. Das ist kein Scherz. Aber natürlich ist das einer, Captain. Ein himmlischer Scherz. Der Witz eines Verrückten. Das ist doch gerade das, was es so delikat macht. So delikat makaber. Wenn ihr jetzt eure Gesichter sehen könntet, na, ich verschwinde, bevor der Bluthund zurückkommt. Ein äußerst ungezogener und neurotischer junger Mann. Bitte, wo ist Jack? Er zeigt dem Polizisten das Haus. Danke. Mrs. Ralston, Ihr Freund Christopher hat sich eben äußerst anormal benommen. Die jungen Burschen sind heute alle nervös. Nerven? Ha, lächerlich. Ich habe keine Nerven. Nicht? Vielleicht ist das sehr gut für Sie, Mrs. Boyle. Was wollen Sie damit sagen, Captain? Wenn ich nicht irre, waren Sie gerade damals Beamtin in der Vormundschaftsbehörde. Und Sie waren dafür verantwortlich, dass diese Kinder auf Longridge Farm untergebracht wurden. Captain Metcalf, ich kann wohl schwerlich dafür verantwortlich gemacht werden. Wir hatten damals Erkundigungen eingezogen. Die Leute auf der Longridge Farm schienen sehr nett zu sein und wünschten sich Kinder. Es sah zufriedenstellend aus. Eier und frische Milch und ein gesundes Leben im Freien. Fußtritte, Prügel, Hunger und ein vollkommen lasterhaftes Gaunerpaar. Woher sollte ich das wissen? Sie galten als ordentliche Bürger. Hab ich doch recht gehabt. Das waren Sie, Mrs. Boyle. Also, da tut man seine Pflicht und alles, was man erntet, sind Beschimpfungen. Scusatemi, per favore, aber ich finde das alles sehr komisch. Ich unterhalte mich glänzend. Falls man mich braucht, ich bin ein Salone. Ich habe diesen Menschen von Anfang an nicht leiden können. Von wo ist er gestern Nacht hergekommen? Das weiß ich nicht. Scheint mir sowas wie ein Schieber zu sein. Schminkt sich das Gesicht mit Rouge und Puder ekelhaft. Er muss ziemlich alt sein. Und dabei hüpft er herum, als ob er weiß Gott, wie jung wäre. Mrs. Ralston, wir werden mehr Holz fürs Feuer brauchen. Ich hol's rasch. Bitte, Captain Metcalf. Erst 4 Uhr Nachmittag und schon finster. Ich muss das Licht andrehen, dann ist es besser. Wo habe ich meine Feder liegen lassen? Ach, wahrscheinlich in der Bibliothek. Ach, eine schreckliche Melodie, nicht wahr, Miss Casewell? Dieses Lied erinnert Sie vielleicht an Ihre Kindheit. An eine unglückliche Kindheit, Mrs. Ralston. Ich war sehr glücklich als Kind. Sie waren glücklich? Sie nicht? Nein. Das tut mir leid. Aber das ist schon lange her. Einmal geht alles vorbei. Man sagt, was man als Kind erlebt, bedeutet viel mehr als alles andere später. Man sagt. Wer sagt das? Die Psychologen. Ich habe keinen Bedarf an Psychologen und Psychiatern. Alles Humbug. Das Leben ist das, was man selber daraus macht. Kopf voran, nie zurückschauen. Manchmal muss man einfach zurückschauen. Unsinn. Das kommt nur auf die Willenskraft an. Vielleicht. Ich weiß es. Aus meiner Vergangenheit hat nichts für mich eine Bedeutung. Außer ich will, dass es eine hat. Ja, Mr. Rossen. Oh, der Sergeant kommt. Ich verschwinde. So, oben ist alles in Ordnung. Was ist da los im Salon? Mr. Paravicini übt Klavier. Und diese Tür? Führt in die Bibliothek. Mal nachsehen. Bitte schließen Sie die Türe! Es zieht! Entschuldigen Sie, Mrs. Boyle, aber ich muss mir die Lage der Zimmer einprägen. Jetzt werde ich Superintendent Hockman Bericht erstatten. Sie erlauben? Man kann nicht telefonieren, Sergeant. Die Leitung ist kaputt. Was? Seit wann? Captain Metcalf hat es versucht, knapp nachdem Sie kamen. Aber Superintendent Hockman ist doch noch anstandslos durchgekommen. Vielleicht sind die Drähte durch den Schnee gerissen. Oder ist das Kabel durchschnitten worden? Durchschnitten? Wer sollte das denn tun? Mr. Ralston, was wissen Sie über die Leute, die in Ihrer Pension wohnen? Wir wissen eigentlich nichts über Sie. Sergeant, wenn dieser Verrückte versuchen sollte, herzukommen und einen von uns umzubringen, dann sind wir doch jetzt in Sicherheit. Durch den Schnee kann niemand kommen. Wenn er nicht schon hier ist. Hier? Warum nicht, Mr. Ralston? Alle diese Leute sind gestern Abend angekommen, einige Stunden nach dem Mord an Mrs. Stenning. Sie hatten Zeit genug, um herzukommen. Aber außer Mr. Paravicini hatten alle Zimmer vorausbestellt. Warum nicht? Diese Verbrechen waren genau geplant. Verbrechen? Da ist doch nur ein Verbrechen begangen worden. Wieso sind Sie sicher, dass noch eins geschieht? Dass es hier geschieht, das werde ich hoffentlich verhindern. Aber es wird versucht werden. Ich muss in die Küche das Gemüse herrichten. Weiß die Polizei mehr von diesem Mann, als sie verlautbart hat? Nein, nichts als mittelgroß, körperbar unbestimmbar, dunkler Mantel, Sportmütze, das Gesicht hinter hellem Schal versteckt. Dort drüben in der Garderobe, da sind 3 Sportmützen, 3 helle Schals, 3 dunkle Mäntel. Einer davon gehört Ihnen, Mr. Ralston. Ja. Und der zweite? Das weiß ich nicht. Miss Casewell oder Christopher Wren. Und der? Der da? Das ist, glaube ich, der Mantel meiner Frau. Ja, das sind ihre Handschuhe. Was ist denn da drin? Das ist doch... Diese Telefonstörung macht mich nervös. Gibt es hier einen Nebenanschluss? Mr. Ralston, hören Sie nicht? Bitte? Ja, ja, ja, natürlich. Oben in unserem Schlafzimmer. Würden Sie die Freundlichkeit haben und probieren, ob er funktioniert? Ich werde inzwischen das Telefonkabel von hier hinaus verfolgen. Ich darf doch aus dem Fenster steigen, Mr. Ralston? Natürlich, Sergeant. Und ich gehe hinauf. Also hier ist das Kabel in Ordnung. Muss ich also doch hinaussteigen. Hier ist es auch in Ordnung. Und hier? Und hier? Hier? Hier? Das Fenster offen! Bei dieser Kälte! Mrs. Ralston! Er hört nicht. Eine feine Pension. Na, werde ich es eben selber schließen. Ja, Fenster zu, Vorhänge zu. Ja. Ah, endlich niemand in der Hall. Jetzt werde ich mir im Radio suchen, was ich gern höre. Ah, immer diese dumme Musik. Immer dasselbe. Und halt weitersuchen. Um Ihnen, liebe Hörer, begreifen zu machen, ein Vortrag. Das ist mir recht. Unter Technik da kann ich endlich meinen Brief fertig schreiben. Muss man lernen, diese Effekte am Menschen selbst hervorzubringen. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie sind allein in einem Raum. Es ist spät am Nachmittag. Eine Tür öffnet sich sachte hinter Ihnen. Sie erschrecken, drehen sich um. Sie sind es. Jetzt bin ich so erschrocken, wie die Tür hinter mir aufging. Ich finde kein anständiges Radioprogramm. Wollen Sie vielleicht suchen? Was machen Sie denn? Warum drehen Sie denn das Licht aus? Nein, lassen Sie mich los. Lassen Sie mich los. Jack. Molly, Liebste, beruhige dich doch endlich. Schau, das Licht brennt, es ist hell und freundlich im Zimmer. Und wir sind doch alle hier. Außer Mrs. Boyle. Wo ist sie? Wir haben ihren Leichnam provisorisch im Schuppen aufgebahrt. Und nun, Mrs. Ralston, versuchen Sie doch nachzudenken. Berichten Sie mir. Ich kann nicht. Ich bin wie gelähmt. Mrs. Boyle muss in dem Augenblick ermordet worden sein, als Sie hier in die Hall hereinkamen. Sie waren vorher in der Küche. Sind Sie sicher, dass Sie nichts gesehen oder gehört haben? Nein, nein, nein, ich glaube nicht. Nur das Radio hat schrecklich Lärm gemacht. Das war auch die Absicht des Mörders oder der Mörderin. Er hat Sie vielleicht von der Küche kommen gehört. Ist über die Hintertreppe hinaufgeschlichen oder ins Esszimmer? Ich glaube, ich habe eine Tür gehört, gerade als ich von der Küche kam. Welche Türe war das? Versuchen Sie, sich daran zu erinnern. Ich weiß es nicht. Sergeant, sehen Sie nicht, dass sie mit den Nerven fertig ist. Wir untersuchen einen Mordfall, Mr. Ralston. Bis jetzt hat niemand die Sache ernst genommen, auch Mrs. Boyle nicht. Sie hat mir eine Information vorenthalten. Nun, Mrs. Boyle ist tot. Und wenn wir jetzt der Sache nicht auf die Spur kommen, so rasch als möglich, dann wird noch jemand sterben. Warum? Weil auf dem Zettel 3 Gänse gezeichnet waren. Sie erwarten also noch einen dritten Mord. Aber... warum gerade hier? Weil in dem Notizbuch nur 2 Adressen angegeben waren. Nun war in Culver Street nur ein einziges Opfer vorhanden, aber hier in Monkswell gibt es mehrere Möglichkeiten. Jetzt möchte ich erst einmal klären, wo sich jeder von Ihnen aufhielt, als Mrs. Boyle ermordet wurde. Mrs. Ralston war in der Küche und hat Gemüse hergerichtet. Ja. Sie kamen aus der Küche. Das Radio hat gedröhnt, das Licht war abgedreht, die Hall dunkel. Sie machten Licht, sahen Mrs. Boyle und schrien auf. Ja, ich habe geschrien. Und dann kam jemand. Ja, verschiedene Leute aus verschiedenen Richtungen und zu verschiedenen Zeiten. Als ich aus dem Fenster stieg, um das Telefonkabel zu untersuchen, gingen Sie, Mr. Ralston, hinauf in Ihr Schlafzimmer, um die Nebenstelle auszuprobieren. Wo waren Sie in dem Augenblick, als Mrs. Ralston aufschrie? Noch immer im Schlafzimmer. Die Nebenstelle war auch ohne Strom. Ich sah zum Fenster hinaus, ob etwas davon zu merken wäre, dass das Kabel durchgeschnitten wurde. Aber ich sah nichts. Gerade wie ich das Fenster wieder schließe, höre ich Molly schreien und, ja, und laufe runter. Diese einfache Sache hat Sie so lange aufgehalten, Mr. Ralston? Schön. Mr. Wren, jetzt möchte ich wissen, wo Sie waren. Ich war in der Küche. Ich wollte Mrs. Ralston behilflich sein. Ich finde Kochen himmlisch. Dann ging ich hinauf in mein Zimmer. Warum? Ich wollte mich zurechtmachen. Und dann hörten Sie Mrs. Ralston schreien? Ja. Und Sie kamen herunter? Ja. Eigenartig, dass Sie mit Mr. Ralston nicht auf der Treppe zusammengetroffen sind. Ich lief über die Hintertreppe. Das ist von meinem Zimmer aus näher. Mhm. Und Mr. Paravicini? Ich habe Ihnen schon gesagt, ich habe gespielt vor dem Piano nel Salone. Hat Sie jemand spielen gehört? Ich glaube, nein. Ich habe gespielt sehr, sehr leise und nur mit einer Dito. Sie haben Fuchs, du hast die Gans gestohlen gespielt. Stimmt das? Oh, sie. Es ist eine nette kleine Jagdlied. Finden Sie nicht? Fuchsjagd. Übrigens hat es auch jemand gepfeift. Gepfiffen? Wo? Ich weiß es nicht. So? Also weiter. Sie spielten Klavier. Si, Signore, und dann höre ich das Radio. Sehr laut. Und nachher plötzlich höre ich Il Grido von Signora Ralston. Also, Mr. Ralston oben, Mr. Wren oben, Mr. Paravicini im Salon. Miss Casewell? Ich habe Briefe geschrieben in der Bibliothek. Plötzlich hörte ich Mrs. Ralston schreien. Und was haben Sie dann gemacht? Ich bin sofort hier reingekommen. Danke, das genügt fürs Erste. Und wie ist das mit Ihnen, Captain Metcalf? Sie sagten, Sie waren im Keller. Mhm. Warum? Ich wollte mich ein bisschen umsehen. Ein Blick in die Speisekammer, unter die Treppe bei der Küche. Und dann bemerkte ich noch eine Türe. Ich öffnete sie und sah Stufen, die nach unten führten. Aus Neugierde ging ich hinunter. Sie haben einen netten Keller, Mr. Ralston. Ja, ja, ja. Die Krypta eines alten Mönchsklosters, meiner Meinung nach. Deshalb heißt es hier auch wohl Monk's Well. Wir haben uns nicht mit Altertumsforschung zu befassen. Wir klären einen Mordfall. Ja, ja, ja, schon gut. Es ist möglich, dass der Mörder, nachdem er Mrs. Boyle erwürgte, Mrs. Ralston von der Küche kommen hörte, in die Speisekammer schlüpfte und die Tür hinter sich zuzog. Dann müssten doch Fingerabdrücke innen in der Speisekammer sein. Meine sind bestimmt dort. Aber die meisten Verbrecher pflegen, Handschuhe zu benutzen. Für gewöhnlich. Aber früher oder später wird jeder Verbrecher erwischt. Ich weiß nicht, Signore Maresciallo. Ist das wirklich so? Wir haben nicht nur das Motiv zu klären, sondern auch, wer Gelegenheit zur Tat hatte. Und ich muss Ihnen sagen, Sie alle hatten Gelegenheit, es zu tun. Hören Sie, Sergeant, Sie reden ja so, als ob wir alle verdächtig wären. Dabei wissen Sie genau, wer die Frau in der Culver Street getötet hat. Wieso? Das älteste von den drei Kindern auf der Longridge Farm. Ein geistig anormaler junger Mann, der ungefähr 23 Jahre alt ist. Verflixt noch mal! Es ist doch nur eine Person hier, auf die Beschreibung passt. Mr. Christopher Wren! Das ist nicht wahr! Alles sind gegen mich! Ihr wollt mich als Mörder hinstellen! Sergeant Trotter, sagen Sie Christopher, dass Sie ihn nicht verhaften. Ich verhafte niemand. Dazu habe ich keine Vollmacht. Noch nicht. Sergeant, kann ich Sie einen Augenblick allein sprechen? Natürlich, Mrs. Ralston. Vielleicht gehen die anderen unterdessen in das Esszimmer. Bitte. Nun, Mrs. Ralston? Sergeant Trotter, Sie glauben, dass dieser verrückte Mörder das älteste von den drei Kindern ist, die auf Longridge Farm waren? Es ist uns bekannt, dass diese Frau, die zusammen mit ihrem Mann die Kinder misshandelte und hungern ließ, ermordet wurde. Und dass die Beamtin, Mrs. Boyle, die dafür verantwortlich war, dass die Kinder nach Longridge Farm gegeben wurden, ebenfalls ermordet wurde. Und das Telefonkabel, das mich mit dem Polizeihauptquartier verbindet, ist durchschnitten worden. Gerade bei der Eingangstür. Ich habe die Stelle gefunden. Aber Sie wissen ja trotzdem nicht... Alles deutet darauf hin. geistige Unbeständigkeit, kindliche Mentalität, Desertion aus der Armee und der Bericht des Psychiaters. Und das scheint alles auf Christopher zu deuten. Aber es muss auch andere Möglichkeiten geben. Hatten die Kinder denn gar keine Verwandten? Die Mutter war Säuferin. Sie starb bald, nachdem man ihr die Kinder weggenommen hatte. Und der Vater? Er war Sergeant in der Armee, auswärts stationiert. Falls er leben sollte, ist er sicher schon dienstentlassen. Man wird versuchen, ihn zu finden. Sie wissen also nicht, wo er jetzt im Augenblick ist? Nein. Und falls er nach Hause kam, zum Beispiel nach langer Kriegsgefangenschaft und hatte so viel mitgemacht und sieht, die Frau ist gestorben und den Kindern ist es so schrecklich ergangen und eines davon ist tot. Wäre das ein Wunder, wenn er den Kopf verliert und sich rächen will? Ja, Mrs. Ralston, das ist sehr gut möglich. Dann ist der Mörder im mittleren Alter. Als ich sagte, dass die Polizei angerufen hätte, ist der Captain sehr erschrocken. Ich habe sein Gesicht beobachtet. Captain Metcalf? In mittlerem Alter und Soldat. Mhm. Außerdem, Mr. Paravicini ließ den Schürhaken fallen, als ich das von dem Polizeianruf sagte. Er scheint auch alt zu sein und ein Ausländer. Aber er bewegt sich wie ein junger Mann und er schminkt sich. Aber er könnte ganz gut verkleidet sein. Mrs. Ralston, ich habe alle Möglichkeiten im Kopf, schon von Anfang an. Also, der junge Georgie und der Vater. Und da war noch jemand. Eine Schwester. Erinnern Sie sich? Oh, die Schwester. Maureen Lyon kann auch von einer Frau getötet worden sein. Den Schal hochgezogen, die Sportmütze in die Stirn gedrückt. Miss Caswell. Mrs. Ralston, es gibt sehr viele Möglichkeiten. Auch zum Beispiel Sie selbst. Ich? Sie sind ungefähr im richtigen Alter. Und dann haben wir noch Ihren Mann. Mein Mann? Das ist doch lächerlich. Er sieht zwar älter aus, aber ist ungefähr in einem Alter mit Christopher Wren. Was wissen Sie über Ihren Mann? Was ich über Jack weiß? Das ist eine komische Frage. Sind Sie schon lange verheiratet? Gerade ein Jahr. Kennen Sie seine Angehörigen? Seine Verwandten sind alle gestorben. Sein Vater war Rechtsanwalt und seine Mutter starb, als er noch klein war. Wie lange kannten Sie Jack Ralston, bevor Sie ihn heirateten? Genau 3 Jahre. Aber es ist vollkommen absurd anzunehmen, dass er der verrückte Mörder ist. Übrigens war er gestern gar nicht in London, als der Mord geschah. Einen Augenblick, Mrs. Ralston. Bitte kommen Sie mit mir. Bitte? Gehört der Mantel hier Ihrem Mann? Ja. Sehen Sie hier in der Manteltasche? Ja. Eine Zeitung. Evening News von gestern. Sie wurde ab 4 Uhr gestern Nachmittag in London auf der Straße verkauft. Denken Sie darüber nach. Ich muss jetzt noch etwas nachsehen, ich komme gleich zurück. Evening News. Abendausgabe. Tatsächlich. Molly! Ja? Molly, wo ist der hingegangen? Wer? Der Sergeant. Dort hinaus. Wenn ich nur weg könnte. Warum? Sie sind alle so schrecklich gegen mich. Sie werden sagen, dass ich diese Morde begangen habe, besonders Ihr Mann. Aber, Kind, lass ihn doch. Hör zu, Christopher, du musst einmal erwachsen werden. Aber warum sagen Sie mir auf einmal du? Weil du mir vorkommst wie ein kleiner Junge. Ach, Molly. Du musst erst einmal erwachsen werden, Chris. Ich wollte, ich wäre es nie geworden. Du heißt gar nicht Christopher Wren, nicht wahr? Nein. Studiertest auch nicht Architektur? Nein. Und wie heißt du wirklich? Lassen wir das. Ich bin von der Armee weggerannt. Was? Ja, ich bin ganz so wie der unbekannte Mörder. Ich bin der, auf den die Beschreibung passt. Du hast Dinge erlebt, die dich verletzt haben. Aber du hast sie zu tragen. Ich kann es nicht. Oh ja, du kannst es. Wenn Sie meinen, haben Sie es gekonnt? Ja. Hat es mit Jack zu tun? Nein. Das war lange vor Jack. Es war furchtbar. Furchtbar. Falls wir uns wirklich gestern zum ersten Mal gesehen haben, kennen wir einander erstaunlich gut, Christopher. Molly, ich könnte die Ski vom Sergeant Trotter stehlen und verschwinden. Das wäre ganz dumm. Das sieht aus wie ein Eingeständnis, dass du schuldig bist. Der Sergeant hält mich sowieso für schuldig. Nein, das tut er nicht. Sieh dir das an. Ein Abendblatt von gestern aus London. Und es war in der Tasche von Jack. Aber Jack war gestern nicht in London. Denn er war mit dem Wagen weg, um sich nach Drahtgittern für die Küken umzusehen. Ach du lieber Gott, Molly. Weder Sie noch der Sergeant denken, dass Jack... Ich weiß, was der Sergeant denkt. Und er bringt einen auf schreckliche Gedanken. Und auf einmal spürt man, jemand, den man liebt, ist plötzlich nichts als ein Fremder. Hören Sie auf, Molly. Ich störe anscheinend. Nein, wir haben nur gesprochen. Ich muss jetzt in die Küche. Die Pastete. Ich werde Ihnen helfen. Nein, Sie werden nicht. Meine Frau wird nicht das nächste Opfer sein. Jack! In dem Haus läuft ein Mörder frei herum. Und der Steckbrief passt auf Sie. Ich bin nicht der Einzige, auf den er passt. Bitte gehen Sie, Christopher. Bitte, ich möchte es. Gut, aber ich bleibe in der Nähe. Was soll das heißen, Molly? Willst du dich ausgerechnet mit einem wahnsinnigen Mörder in der Küche einschließen? Er ist es nicht. Er ist nur unglücklich. Molly, was ist das zwischen dir und diesem dummen Jungen? Was meinst du zwischen uns? Er tut mir leid, das ist alles. Vielleicht kennst du ihn von früher. Ich habe Christopher Wren nie in meinem Leben gesehen, bis gestern Abend. Aber vielleicht bist du nach London gefahren und hast ihn heimlich getroffen? Du weißt sehr gut, dass ich seit Wochen nicht mehr in London war. Da, sieh einmal her. Das ist einer von den Handschuhen, die du gestern angehabt hast. Er ist dir heruntergefallen. Ich habe ihn heute Nachmittag aufgehoben, als ich mit Sergeant Trotter sprach. Du siehst, was drin ist? Ein Autobusfahrschein aus London. Oh, das... Also gib zu, du warst in London. Ja, ich war in London. So wie du. Hier, du hast eine Abendzeitung mitgebracht. Also gut. Ich war auch in London. Scusi, Signori. Il Maresciallo schickt mir, er kann seine Ski nicht finden. Christopher. Mr. Watson! Mrs. Watson! Jemand hat meine Ski aus der Speisekammer genommen. Ich wollte zur Polizeistation hinüberfahren und über die Lage berichten. Jemand wollte das unbedingt verhindern. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit. Jemand will furte, scappare. Molly, warum sagtest du Christopher? Unsere kleine Architetto hat sie also gestohlen. Molto interessant. Stimmt das, Mrs. Ralston? Mrs. Ralston? Christopher, Gott sei Dank. Haben Sie meine Ski genommen, Mr. Wren? Ihre Ski, Sergeant? Nein, warum sollte ich? Jemand hat die einzige Möglichkeit, mich mit der Außenwelt in Verbindung zu setzen, verhindert. Ich wünsche, dass sich alle sofort hier versammeln. Ich glaube, Miss Casewell ist gegangen hinauf. Ich hole sie. Capitano Metcalf war mit mir in die Speisezimmer. Capitano Metcalf! Capitano Metcalf! Ja? Sie wünschen? Es handelt sich um meine Ski. Um Ihre Ski? Captain Metcalf, haben Sie meine Ski aus der Speisekammer bei der Küchentür entfernt? Ich habe sie nicht einmal berührt. Sergeant Trotter will Sie sprechen. Was wollen Sie? Miss Casewell, wissen Sie, wo meine Ski sind? Ich weiß es nicht, Sergeant. Es sollte doch möglich sein, diese dummen Ski zu finden. Wir wollen alles suchen. Langsam, Captain. Versetzen wir uns doch in die Lage eines verrückten, aber trotzdem sehr listigen Menschen. Fragen wir uns, was er will, dass wir tun und was er selbst tun will. Wir müssen ihm um eine Nasenlänge zuvorkommen. Gelingt mir das nicht, dann wird noch jemand umgebracht werden. 3 Gänse. 2 sind bereits durchgestrichen und der dritten droht es nach wie vor. 6 Personen hören mir jetzt hier zu. Eine davon ist der Mörder. Und eine andere davon ist das Opfer, das er sich gewählt hat. Zu dieser Person spreche ich. Wenn sich also jemand etwas in dieser Sache vorzuwerfen hat, dann ist es besser, er packt jetzt noch aus damit. Wir haben uns da nichts vorzuwerfen, das ist doch lächerlich. Schön, Sie wollen nicht. Sie können gehen. Aber ich bitte jeden, mir zu sagen, wohin er geht. Ich gehe auf mein Zimmer. Ich auch. Mich finden Sie im Esszimmer. Carissima Ostessa, ich weiß eine großartige Rezept für Hühnerleber. Ich komme mit Sie in die Cucina. Ich werde meiner Frau helfen, Mr. Paravicini. Ihr Gatte hat Angst um Sie, begreiflich. Bitte summen Sie nicht. Ich muss gehen, das Essen, die Pastete. Mr. Paravicini? Sì, signore? Einen Augenblick. Che cosa? Sie sind gestern anscheinend sehr günstig in eine Schneewehe geraten. Wohin waren Sie eigentlich unterwegs, als Ihnen dieser Unfall passierte? Oh, ich hatte die Absicht, jemanden zu besuchen. Wen? Oh, das möchte ich nicht sagen. Warum? Fatto d'amore, discrezione. Von woher sind Sie letzte Nacht gekommen? Da Londra. Ihr Beruf? Oh, ich habe mit Commercio, mit dem Handel zu tun. Börsenmakler? Nein. Sie missverstehen mich. Haben Sie Spaß an unserem kleinen Spielchen? Che cosa dici? Ich schon und Sie sicher auch. Das heißt, ich sollte nicht so sicher sein. Sie sind in einen Mordfall verwickelt, vergessen wir das nicht. Per Dio. Und Mord ist weder Spaß noch Spiel. Na, Polizist, die haben leider keinen Sinn für Humor. Ist der Verhör beendet für den Augenblick, Signore Maresciallo? Für den Augenblick, ja. Ich werde jetzt Ihre Ski im Salone suchen. Vielleicht jemand hat sie hinter dem Pianoforte gesteckt. Miss Caswell? Ja, bitte? Ich hätte gerne eine kleine Auskunft von Ihnen. Was wollen Sie wissen? Den vollen Namen, bitte. Leslie Margaret Catherine Caswell. Catherine. Mit K. Mit K. Adresse? Villa Mariposa, Pindor, Mallorca. Ist das in Italien? Das ist eine spanische Insel. Eine spanische Insel. Und Ihre Adresse in England? Über Morgan's Bank, Leadenhall Street. Wie lange waren Sie in England? Eine Woche. Warum kamen Sie nach Monkswell Manor, Miss Caswell? Ich wollte Ruhe irgendwo auf dem Lande. Wie lange beabsichtigen Sie, hier zu bleiben? Bis ich das erledigt habe, was ich hier erledigen wollte. Und was wollten Sie erledigen? Das ist eine Angelegenheit, die nur mich alleine angeht. Würden Sie mir sagen, wie alt Sie sind? Es steht in meinem Pass, ich bin 24. Sind Sie im Ausland geboren? Nein, ich habe England mit 13 Jahren verlassen. Miss Caswell, ich werde nicht klug aus Ihnen. Sagen Sie, was machen Sie hier? Es scheint Sie zu beunruhigen. Sie sind mit 13 ins Ausland gegangen? 12 oder 13 ungefähr. Hießen Sie damals Caswell? Ich heiße jetzt so. Wie haben Sie damals geheißen? Das ist lange her, ich habe es vergessen. Solche Dinge vergisst man nicht. Wie heißen Sie wirklich? Ich habe es bereits gesagt. Leslie Margaret Catherine Caswell. Catherine. Was zum Teufel haben Sie hier zu suchen? Oh Gott, ich... Ich wollte, ich wäre nie hierher gekommen. Oh, was hat Ihnen getan? Es ist nichts. Ich muss auf mein Zimmer. Unmöglich, ich kann es nicht glauben. Du lieber Gott, Sie machen ein Gesicht, als ob Sie einen Geist gesehen hätten. Ich habe etwas gesehen, was ich schon früher hätte sehen sollen. Ich wünsche sofort, alle hier versammelt zu sehen. Gut. Mr. Pallavicini? Si, signore. Signore Maresciallo, was kann ich für Sie tun? Was hat denn das zu bedeuten? Haben Sie Ihre Ski gefunden, Sergeant? Nein, Mrs. Ralston, aber ich möchte sagen, ich habe einen sehr dringenden Verdacht, wer sie genommen haben könnte. Mehr möchte ich im Moment nicht sagen. Oh, bitte, nur nichts sagen. Erklärungen dürfen erst kommen à la fine, am Schluss. Was ist passiert? Miss Caswell, Mrs. Ralston, setzen Sie sich. Wollen Sie bitte alle Acht geben? Sie werden sich erinnern, dass ich alle über Ihren Aufenthalt zu dem Zeitpunkt, als der Mord geschah, einvernommen habe. Es ergab sich dabei Folgendes. Mrs. Ralston in der Küche, Mr. Paravicini klavierspielend im Salon, Mr. Ralston in seinem Schlafzimmer, Mr. Wren ebenfalls, Miss Caswell in der Bibliothek, Captain Metcalf im Keller. Genau. Das sind die Angaben, die Sie gemacht haben. 5 von diesen Aussagen stimmen und eine nicht. Einer von Ihnen hat gelogen. Ich habe einen Plan, um den Lügner zu entlarven. Den Mörder. Darum möchte ich, dass jeder noch einmal ganz genau das tut, was er damals getan hat. Eine alte Fuchs. Rekonstruktion der Tat. Nicht eine Rekonstruktion der Tat, Mr. Paravicini. Eine Rekonstruktion der Handlungen von scheinbar unschuldigen Menschen. Das ist eine Falle. Wenn man Ihre Gesichter sieht, möchte man meinen, Sie sind alle schuldig. Warum wollen Sie eigentlich nicht mitmachen? Selbstverständlich, wir machen alle genau das, was wir vorhin getan haben. Dieselben Handlungen sollen durchgeführt werden. Dann ich gehe zu die Pianoforte in der Salone und spiele noch einmal mit die Finger das Piccolino-Mörderliedchen. Halt einen Augenblick! Signore? Nicht so rasch, Mr. Paravicini. Spielen Sie Klavier, Mrs. Ralston? Ja. Dann gehen Sie in den Salon und spielen Sie mit einem Finger die Melodie, so wie Mr. Paravicini es getan hat. Aber erst, wenn ich das Signal gebe, fangen Sie zu spielen an. Gut. Aber, Maresciallo, sollten wir nicht alle spielen die frühere Rolle? Dieselben Handlungen sollen durchgeführt werden, aber nicht von denselben Leuten. Das ist eine Möglichkeit, alle Aussagen zu kontrollieren. Und vielleicht eine ganz besonders. Ich will Ihnen jetzt Ihre neuen Aufgaben bekannt geben. Mr. Wren, Sie sind so freundlich und gehen in die Küche. Sie finden doch Kochen himmlisch, nicht? Sicher. Mr. Paravicini geht hinauf in das Zimmer von Mr. Wren. Bene. Aber über die Hintertreppe. Si, Signore. Captain Metcalf hat die Güte, ins Schlafzimmer von Mr. Ralston zu gehen und dort das Telefon zu prüfen. Wie Sie wünschen. Miss Caswell? Ja. Würde es Ihnen etwas ausmachen, in den Keller zu gehen? Mr. Wren wird Ihnen den Weg zeigen. Ja, bitte, danke. Leider brauche ich auch jemand, der meine eigene Aktion ausführt. Es tut mir leid, Mr. Ralston, aber es wäre das Beste, wenn Sie zum Fenster hinaussteigen und dem Telefonkabel bis zur Eingangstür folgen würden. Also gut. Und was werden Sie tun? Ich übernehme die Rolle von Mrs. Boyle. Nicht ganz ungefährlich. Was? Sie bleiben dann bitte alle auf Ihren Plätzen, bis Sie mich rufen hören. Darf ich Sie bitten? Auch eine Gesellschaftsspiel? Ja. Mr. Ralston? Ja? Nehmen Sie meine Taschenlampe. Gut. Steigen Sie hier hinaus. Ich schließe dann hinter Ihnen das Fenster. So. Vorhänge. Mrs. Ralston? Ja? Bitte kommen Sie herein. Ja, was ist? Sie sehen sehr selbstzufrieden drein, Sergeant. Sie wissen, wer der Mörder ist? Ja, ich weiß es, Mrs. Ralston. Wer? Sie sollten es wissen, Mrs. Ralston. Ich? Ja, Sie sind außergewöhnlich dumm gewesen. Dumm? Sie haben sich eingebildet, es würde Ihnen nichts geschehen, wenn Sie sich an mich halten. Mit dem Effekt, dass Sie in viel größerer Gefahr sind als jemals. Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Sehen Sie, Mrs. Ralston, ich weiß schon längst, dass Sie als allererste den Longridge Farm Fall kennen. Warum haben Sie es nicht gesagt? Ich wollte es vergessen. Ihr Mädchenname ist Waring? Ja. Miss Waring, Sie waren Lehrerin in der Schule, die die drei Kinder besuchten. Ja. Stimmt es, dass Jimmy, der Junge, der starb, Ihnen einen Brief zukommen ließ? Einen Brief, in dem er um Hilfe bat? Um Hilfe von seiner so jungen, geliebten Lehrerin? Sie haben diesen Brief nie beantwortet. Ich konnte es nicht. Sie wollten sich bloß die Mühe nicht machen. Das ist nicht wahr. Ich war krank. Ich hatte damals Lungenentzündung. Der Brief wurde mit anderen beiseite gelegt. Wochen später habe ich ihn gefunden. Und da war das arme Kind schon tot. Er hat gewartet, gehofft, aussichtslos gehofft. Oh, das verfolgt mich unablässig. Das ist so ungeheuerlich, dass solche Dinge geschehen können. Ja, es ist ungeheuerlich. Hände hoch! Ah, ich dachte, die Polizei... Ich bin kein Polizist, Mrs. Ralston. Sie dachten, ich wäre einer, weil ich von der Telefonzelle anrief und sagte, es wäre das Polizeihauptquartier und Sergeant Trotter wäre auf dem Weg zu Ihnen. Ich habe das Telefonkabel durchschnitten, bevor ich zur Tür kam. Ich bin Georgie. Ich bin Jimmys Bruder George. Ah, Hilfe! Es ist besser, wenn Sie nicht schreien, Mrs. Ralston. Denn wenn Sie es tun, schieße ich. Ich möchte noch ein bisschen mit Ihnen reden. Jimmy ist gestorben. Dieses böse, grausame Weib hat ihn umgebracht. Sie haben sie eingesperrt. Aber Gefängnis war nicht schlimm genug für sie. Ich habe mir geschworen, sie eines Tages zu töten. Und ich habe es auch getan, im Nebel. Und dich werde ich in einer Minute töten. Tu das nicht, Georgie. Du weißt, du kannst nicht mehr weg von hier. Jemand hat meine Ski versteckt. Das alles war so ein Spaß, euch alle zu belauern und sich als Polizist auszugeben. Hände hoch! Der Revolver wird einen großen Krach machen. Ja, ist vielleicht besser, es so zu machen wie immer. Beim Hals packen. Nein. Pfeif nicht! Und rühr mich nicht an. Lass mich! Jack! Georgie! Georgie. Du kennst mich doch. Erinnerst du dich an die Farm, Georgie? Die Tiere. Das dicke alte Schwein. Und wie uns der Stier über die Wiese gejagt hat. Und die Hunde. Hunde. Ja, Spot und Plain. Cassie. Ja, Cassie. Erkennst du mich jetzt? Percy, du bist es. Was machst du da? Ich bin nach England gekommen, um dich zu suchen. Ich habe dich erst erkannt, als du deine Haare so zurückgeworfen hast, wie du es immer getan hast. Georgie, du kommst jetzt mit mir. Wohin gehen wir? Ich bring dich dorthin, wo man sich um dich kümmert. Komm, Georgie. Beruhigen Sie sich, Mrs. Ralston. Ich rufe Ihren Mann. Mr. Ralston? Molly! Ach, Jack! Ich gehe zu Miss Caswell und sehe nach. Molly! Molly, ist dir nichts geschehen? Gott sei Dank. Oh, Jack. Wer hätte sich träumen lassen, dass es Trotter ist? Er ist krank. Schrecklich krank. Ja, aber was ist mit dir? Ich war doch Lehrerin in der Schule. Es war doch nicht mein Fehler. Aber er dachte, ich hätte seinen Bruder retten können. Du hättest es mir erzählen sollen. Ich wollte es doch vergessen. Keine Gefahr mehr. Er bekommt ein beruhigendes Mittel und wird einschlafen. Oh, Gott sei Dank. Seine Schwester kümmert sich um ihn. Armer Teufel, krank und verrückt. Ich habe ihn längst im Verdacht gehabt. Sie? Haben Sie nicht geglaubt, dass er von der Polizei ist? Ich wusste, dass das nicht möglich ist, Mrs. Ralston. Ich bin nämlich von der Polizei. Nein. So. Inspektor Miller. Was? In dem Augenblick, als wir bei der Ermordeten das Notizbuch fanden mit dem Hinweis auf Monkswell Manor, war uns klar, dass jemand hier sein musste. Der wirkliche Captain Metcalf, der bei Ihnen gemietet hatte, war so liebenswürdig, mir seinen Pass zu überlassen. Seinen Pass? Ich konnte es gar nicht verstehen, als dort er ankam. Und die Caswell ist seine Schwester? Ja, sie hat ihn erst im letzten Moment erkannt. Sie wusste nicht, was tun. Glücklicherweise kam sie damit rechtzeitig zu mir. Na Gott sei Dank, das war deine Rettung. Ja. Es fängt an zu tauen. Es wird bald Verstärkung da sein. Übrigens, Mrs. Ralston, ich möchte die Ski wieder zurückbringen. Ich hatte sie über dem Himmelbett versteckt. Oh, und ich dachte, es sei Parabicini. Trotzdem sollten wir den Wagen von dem Kerl untersuchen. Es würde mich nicht wundern, wenn man ein paar tausend Schweizer Uhren im Reserverad finden würde. Du, Jake? Ja, was denn, Molly? Was wolltest du in London? Oh, Schatz, ich habe ein Hochzeitsgeschenk für dich gekauft. Oh. Wir sind doch heute genau ein Jahr verheiratet. Deshalb war ich auch in London. Ich wollte nicht, dass du es weißt. Hier. Ja? Es sind Zigarren. Oh. Ich hoffe, es sind die richtigen. Oh, Molly, das ist aber lieb von dir. Die sind wundervoll. Wirst du sie rauchen? Ich werde sie rauchen. Und was krieg ich, Jack? Vor lauter Freude vergesse ich alles andere. Hier. Es ist ein Hut. Ein Hut? Hm? Aber ich trage doch nie einen Hut. Mrs. Ralston. Was will der denn? In der Küche riecht es nach Angebranntem. Um Gottes Willen, meine Pastete. Meine Pastete.